Der Leiter der zweiten Europaabteilung des Außenministeriums der TVRK, Kim Sung-kyung, führte am 1. Juni im Parlamentsgebäude von Finnland mit dem Direktor des Europäischen Friedensinstituts und Mitglied des Parlaments Finnlands, Pekka Haavisto, ein Gespräch. Der TVRK-Beamte informierte den Gesprächspartner über den Standpunkt der TVRK zu den Beziehungen zwischen den beiden Ländern und betonte, dass es die erstrangige Sache für die Entspannung der Lage der koreanischen Halbinsel sei, der feindseligen Koreapolitik der USA und ihrer militärischen Drohung ein Ende zu setzen. Der finnische Parlamentarier bemerkte, dass sich das Europäische Friedensinstitut darum bemühe, einen Weg zur Entspannung der zugespitzten Lage der koreanischen Halbinsel und zur Schaffung einer Atmosphäre des Dialogs zu finden. Weiter hob er hervor, er werde sich dafür einsetzen, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Friedensinstitut und der Korea-Europa-Gesellschaft zu fördern und die Beziehungen zwischen den europäischen Ländern einschließlich Finnland und der TVRK zu entwickeln.